Sieben Wochen Berlin. Vom Ende März bis April 1946 wurde ich gut verpflegt und man gab mir wieder vernünftige Kleidung. Ende April wurde ich in einen Zug nach Berlin verbracht. Ich und, wie sich herausstellte, auch Bauer, Linge und Günsche sollten bereitgehalten werden als Zeugen für den Nürnberger Prozess. Die Zugfahrt dauerte eine gute Woche. Die tägliche Lebensmittelration betrug 400 Gramm Brot. Das war alles. Als ich in Berlin im Frauengefängnis Lichtenberg ankam, hatte ich zwei Tage lang die ganze Strecke seit Brest-Litovsk nichts mehr getrunken. Man sperrte mich in eine Zelle ohne jeden Einrichtungsgegenstand. Meine Habseligkeiten nahm man mir wieder ab, auch mein Essgeschirr. Ich war gerade eine halbe Stunde da, da trat ein russischer Wachposten auf mich zu und schlug mir derart ins Gesicht, dass ich auf der Stelle blutete. Ein anderer Russe erschien und belehrte den anderen. »Lass den, der ist kein Bandit.« Ich bat um Wasser. Niet. Erst am nächsten Tag gab es eine wässrige Suppe. Dazu reichte man mir einen etwa 12 Liter fassenden Krug. Einen Löffel bekam ich nicht. Der Krug bildete fortan mein einziges Einrichtungsstück. Essen, Trinken, Exkremente, für alles denselben Eimer. 7 Wochen blieb ich eingesperrt. Mehrmals protestierte ich gegen die Haftbedingungen. Ich zog mir eine schlimme Erkältung zu, die ein deutscher Arzt behandelte. Als ich ihn auf die unzumutbaren hygienischen Zustände ansprach, bedauerte er: »Es tut mir leid, da kann ich nichts für Sie tun. Das überschreitet meine Einflussmöglichkeiten.« Irgendwann saß ich bei einer Vernehmung einem sowjetischen Oberstleutnant gegenüber und beschwerte mich. Er ließ mich die Zustände ausführlich beschreiben, hörte sich das an und meinte: »Das gibt es ja gar nicht. Ich werde die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen und dafür Sorge tragen, dass Sie die Behandlung erhalten, die Ihnen als Untersuchungshäftling zusteht, zumal Sie kein Beschuldigter, sondern nur Zeuge sind.« Es änderte sich daraufhin allerdings nicht das Geringste. Ich bestand darauf, Frau und Tochter zu sehen, sonst würde ich gar nichts mehr sagen und mich erschießen lassen. Immer wieder vertröstete man mich auf baldige Besuche. Einmal schickten sie sogar eine junge Dame in meine Zelle, die mir die unansehnlichen Bartstoppeln rasierte. »Ihre Frau kommt doch gleich.« Aber das waren alles leere Versprechen. Ich bekam mit, dass sie mit Heinz Linge den Bunker bzw. das, was davon übrig geblieben war, begingen. Alles wurde skizziert und vermessen, sämtliche Blutflecken kriminaltechnisch untersucht. Mich hatte man nicht hinzugezogen. Irgendwann sagte man uns, wir würden als Zeugen beim Nürnberger Prozess nicht benötigt. Kein Wort erfuhr ich während dieser Zeit über die Konzentrationslager und Hitlers Massenmorde, auch nichts über den Fortgang des Prozesses. Ich konnte es nicht glauben, dass ich mich jetzt 7 Wochen nur wenige Kilometer von meiner Familie entfernt aufgehalten, sie aber nicht gesehen hatte und jetzt wieder die Reise nach Moskau antreten würde. Ich war völlig entkräftet, physisch und psychisch am Ende.